16 Uhr, Mittwochnachmittag, Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Ja, wir sind seit einiger Zeit dabei, aus der Veranstaltungsreihe über soziale Ungleichheit, Energiekrise und Klimawandel nach Lösungen zu suchen. Es gab eine Veranstaltungsreihe über Krieg und Krise im vergangenen Februar im Mehringhof. Heute haben wir eine weitere, wie ich finde, sehr interessante Veranstaltung für euch aufbereitet. Die fand statt am 18. Februar, damals im Versammlungsraum im Mehringhof. Und es geht um die Beratungspraxis zu Hartz IV-Bürgergeld und was daraus folgt. Julia Borri und Markus Wahle vom Berliner Arbeitslosenzentrum berichten aus ihrem Arbeitsalltag. Bevor wir loslegen, kommt zur Fokussierung, Entspannung, Aufregung, wie auch immer, noch ein wenig Radau und dann geht's los. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh, oh. Und zwar geht es um die Beratungspraxis und was daraus folgt. Mit den beiden Vertreterinnen vom Berliner Arbeitslosenzentrum. Wir hatten vorab 5 Fragen geschickt, die wir einzeln durchgehen mit unserer heutigen Veranstaltung. Berliner Arbeitslosenzentrum gibt es jetzt seit über 40 Jahren. Ist ein Zentrum. In dem Zentrum arbeiten beratend insgesamt keine 4 Vollzeitäquivalente, wie das so schön heißt. Also so ist ein Zentrum, aber so viele Leute sind dann auch nicht da, wie man sich das unter einem Zentrum vorstellt. Sind im Wesentlichen 2 Bereiche. Das eine ist halt die stationäre Beratung, früher am Leopoldplatz, jetzt in der Beuselstraße, und eben die mobile Beratung. Das sind im Wesentlichen Julia und ich, die im Sommer vor den Jobcentern steht und im Winter in Einrichtungen berät, in Suppenküchen, Wohnungslosentageseinrichtungen, bei Mieterorganisationen und unter anderem auch hier, 14-tägig. Wir beraten schwerpunktmäßig wir als mobile Beratung im Sommer schwerpunktmäßig zum Arbeitslosengeld 2 logischerweise, weil wir eben vor den Jobcentern stehen. Hängt das miteinander zusammen? Die Kollegen im Zentrum beraten wesentlich mehr als wir zum Bereich Arbeitslosengeld 1, also der Versicherungsleistung. Und wir beraten sonst auch noch dem Winter geschuldet mehr zur Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung, also eben weil wir in den Suppenküchen halt sehr, sehr viele Rentner haben mit völlig unzureichenden Renten. Und wir beraten auch, und das ist dann der Zusammenarbeit mit der Mietergemeinschaft geschuldet, zum Wohngeld. Ich bin Julia Borri, ich bin die 2. Person, die in der mobilen Beratung vom Berliner Arbeitslosenzentrum tätig ist. Bin seit 2018 dabei. Ich bin von Hause aus Soziologin. Achso, ich bin Markus Wahle, ich bin beim Berliner Arbeitslosenzentrum, ich glaube seit 2009. Seit dem 2. Jahr, wo dieser Bus unterwegs ist, berate ich an diesem Bus. So. Und das im Winter ist ja erst 2018 dann dazugekommen. Also wir hatten ja bis dahin immer nur im Sommer die Beratung und im Winter war ich dementsprechend unterbeschäftigt. Ich bin Politologe mit Schwerpunkt Planung und Verwaltung. Das passt insofern ganz gut, als dass viele der Probleme, die wir mit der Behörde haben, eben Probleme letztlich mit einer Verwaltung sind, die nicht gerade besonders so funktioniert, wie eine Verwaltung eigentlich funktionieren würde. Ich sage dazu immer, die Väter sind wirklich nur Väter, zwei der preußischen Verwaltungsreform, Stein und Hardenberg, die rotieren in ihren Gräbern, die Knochen sind schon ganz rundgeschliffen von dem, was heute mit Verwaltungen geht. In der Fachsprache nennt man das organisierte Verantwortungslosigkeit oder Verantwortungsdiffusion, je nachdem, wie man das möchte. Wir hatten heute ja 5 Fragen. Die erste Frage: Welche Probleme seht ihr nach fast 20 Jahren Hartz IV und wie bewertet ihr das neue Bürgergeld? Ich bin ja erst seit 2018 in der Beratung mit dabei, habe also jetzt aus beruflich betrachtet nicht so viel Erfahrung. Also diese 20 Jahre Hartz IV habe ich beruflich nicht alle mitgenommen sozusagen. Was mir aufgefallen ist, das trifft wahrscheinlich auch auf die breitere Gesellschaft zu, ist, dass es einen Gewöhnungseffekt gibt, ein sehr starkes. Also dieses Hartz-IV-System und jetzt Bürgergeldsystem ist eben seit 20 Jahren da und die Menschen haben sich im gewissen Sinne daran gewöhnt. Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Jeder Mensch ist unterschiedlich, also jeder Mensch geht auch etwas anders damit um. Bei vielen Personen, die wir in der Beratung hatten oder mit denen ich mich ausgetauscht habe, auch außerhalb der Beratung, die Leistungen beziehen oder bezogen haben, haben sehr viele, so, also oft bei Leuten, die halt länger, über mehrere Jahre hinweg Leistungen beziehen mussten, diese Behördenlogik so ein bisschen verinnerlicht. Also das geht dann so weit, dass zum Teil sich Menschen halt selbst disziplinieren, quasi sich selbst mit den Augen der Behörde schon betrachten und dann in dieser Daueranspannung leben, eben mit der Sorge und Angst vor der Behörde und vor den möglichen Konsequenzen von irgendwelchen Sachen, die man sagt oder die entweder gesagt werden oder getan werden oder nicht getan werden. Und genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also ich mache das ja insgesamt jetzt nicht nur 20 Jahre, sondern ich habe ja vorher auch Sozialhilfeberatung gemacht. Ich bin jetzt etwa 25 Jahre dabei. Hartz IV hat das Selbstwertgefühl von langzeitarbeitslosen Facharbeiterinnen grundlegend verändert. Was bei Arbeitslosenhilfe, ihr erinnert euch, das, was vorher war in dem System, da war eine Facharbeiterin, auch wenn sie langzeitarbeitslos war, hat sie sich selber immer noch als Facharbeiterin begriffen und nicht als Sozialhilfeempfängerin. Das hat sich innerhalb von 5 Jahren hat sich das verändert. Die ein und dieselben Personen begreifen sich spätestens seit 2010 mehrheitlich ganz unironisch als Harzer. Das ist in meinen Augen eine ganz nennenswerte Sache der Veränderung, weil das betrifft die Selbstwahrnehmung und ich komme da heute ein paar Mal drauf zurück, weil das ist ein zentraler Punkt. Zweite wichtige Sache, die ich sehe, ist die Entwertung des Qualifikationsschutzes. Die hatten wir in der Arbeitslosenhilfe zumindest noch teilweise, wenn auch nicht mehr so doll, nicht mehr so ausgeprägt wie im Arbeitslosengeld selber auch. Also sprich, jede Arbeit ist zumutbar. Dadurch sank auch, und das ist ein fatales Ding, die Motivation, sich der Mühe einer Ausbildung zum Facharbeiter zu unterziehen. Das ist nicht so lustig, diese 3 Jahre durchzuhalten in irgendeinem teilweise ziemlich mistigen Betrieb, wo du zumindest zu Anfang definitiv dazu da bist, zu fegen und die Getränke zu holen. Das hat eine ganz fatale Folge, nämlich dass die Bereitschaft zu so einer Ausbildung gesunken ist, und zwar bei breiten Teilen von Jugendlichen. Und das ist gerade für die Integration von Personen mit einem Migrationshintergrund extrem kontraproduktiv, weil diese deutsche Gesellschaft begreift sich ganz wesentlich immer noch über Arbeit. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, halt das für einen zentralen Begriff, woran man eigentlich mal sich mit beschäftigen müsste, ist dieser Arbeitsbegriff. Wie kriegt man den teilweise aus den Köpfen raus oder kriegt man ihn zumindest relativiert? Was in den 20 Jahren völlig unübersehbar ist, ist die Zunahme psychischer Probleme. Das betrifft Personen, die insbesondere wenig, geringfügig oder wiederholt mit Arbeitsgelegenheiten abgespeist worden sind, weil also de facto eben nie irgendwas passiert ist, um diese Leute in tatsächlich also halbwegs vernünftige Arbeit zu vermitteln. Ich darf euch daran erinnern, dass dieses Instrument der Arbeitsgelegenheit in der Entgeltvariante, die ursprünglich mal drin war, neben der Mehraufwandsentschädigung, also da, wo auch ein Lohn gezahlt wurde, die ist ganz, ganz schnell aus Kostengründen eingesackt worden. Die war aber für die Personen da eine ganz andere Kiste, weil die hatten einen Urlaubsanspruch, die hatten einen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Sprich, die waren so gestellt wie ein normaler Arbeitnehmer auch und nicht in diesem sozialhilferechtlichen Sonderverhältnis. Das Ganze hängt wesentlich an fortwährenden Schuldzuweisungen. Es muss ja schon einen Grund haben, warum gerade Sie keinen Job kriegen. Tausendmal gehört von den Menschen, und zwar immer wieder von Leuten, die dann auch noch relativ regelmäßig ausgetauscht werden, diese Arbeitsvermittler, damit bloß nicht irgendwie eventuell doch noch mal ein Verhältnis entstehen könnte, wo der eine dem anderen mal zuhört oder den vielleicht mal begreift. Also dieses Gesprächsführungsmuster mit den Schuldzuweisungen, das gab es schon lange vor Hartz IV. Sozialamt Wilmersdorf hatte damals die holländische Firma Maatwerk eingestellt, um die Sozialhilfeempfänger in Arbeit zu bringen. Und die sind genau so ausgebildet worden, die Leute erst so klein zu machen, um sie dann irgendwo hinzuschieben. Ein Knackpunkt ist der fortgesetzte Missbrauch des Rechtsinstituts des öffentlich-rechtlichen Vertrages, also die sogenannte Eingliederungsvereinbarung. Da wird weiterhin die Nichtigkeitsregelung, die das BSG eine Grenze gezogen hat, das war 2014, diese Entscheidung wird bis heute missachtet von den Arbeitsvermittlern bei Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen. Da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal zu, was sich an dem Bürgergeld ändern könnte eventuell. Das Ganze steht in einer unrühmlichen Tradition deutscher Arbeitsvermittlung. Und wir kommen nicht um den Namen Saukel drumherum. Ja? Den NS-Gauleiter, der erst dafür da war, dafür zu sorgen, dass die Juden vergast werden können und hinterher die Arbeitskräfte aus Frankreich anzuschleppen, damit die deutsche Rüstungsindustrie weitergehen kann. Das ist ein Kernproblem darin, dass Arbeitsvermittlung immer darauf guckt, was braucht die Wirtschaft und nicht darauf guckt, was sind da überhaupt für Menschen da. Das, was die begreifen, ist nicht... Sie tun ja so inzwischen modern Recruiting, Bundeswehrzusammenhang ist eher ohnehin gegeben, also dass die Arbeitsagentur ein Recruiting-Dienstleister sei. Aber das ist uns ja damals auch verkauft worden, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor der Einführung des vierten Gesetzes über moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, die passgenaue Vermittlung. Ja, also von dieser passgenauen Vermittlung, also ich kann euch wirklich ganz traurige Geschichten erzählen, ja, von Mechanikern, Zweiradmechaniker, die dann plötzlich als Feinmechaniker arbeiten gehen sollen. Ja, Leute, die sie haben doch einen Schweißerpass. Einen für zwei Schweißverfahren. Und gebraucht werden vielleicht genau die drei anderen. Also Die fehlende, auch nur berufliche Kompetenz von Arbeitsvermittlern, daran hat sich in den letzten 10 Jahren gar nichts geändert. Und die wäre einfach entscheidend, damit die Menschen sich auch wieder ernst genommen fühlen. Und das ist kein, wenn du Menschen dauerhaft nicht ernst nimmst, dann musst du dich auch nicht wundern, dass sie irgendwann, die funktionieren auch nicht so, wie du willst. Also ich bleibe dabei, prägend sind diese Schuldzuweisungen und das... letztlich, was daraus folgt, nämlich weitere Herabwürdigung. Ne? Sie bekommen das nun einfach auch nicht hin. Das sehen Sie doch, dass Sie das nicht hinkriegen. Und warum soll der Steuerzahler eigentlich Sie endlos finanzieren? Das sind doch die Dinger, die hängen bleiben bei den Leuten. So, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet und deshalb muss Julia jetzt wieder mal ein bisschen ran, damit es wieder ein normales Verhältnis gibt. Nein, ja. Also genau, das hat Markus ja eigentlich schon angesprochen. Also was... unter den Problemen, die es jetzt noch gibt, ist natürlich, dass die auch leistungsrechtlich, dass es weiterhin autoritäre Aspekte in dieser ganzen Struktur, in diesem ganzen System gibt. Leidige Erfahrungen, Eingliederungsvereinbarung, was demnächst Kooperationsplan heißen wird. Ich befürchte, die Kooperation wird aber genauso bleiben wie die Vereinbarung, also der Wert. Oder die Bedeutung, die dieses Wort eigentlich hat, wird wahrscheinlich dann von der Behörde nochmal anders umgesetzt. Weil auch in dem Kooperationsplan wird vermutlich die Behörde doch am längeren Hebel sitzen. Es wird nämlich dann auch ein Schlichtungsverfahren geben, mit dem Bürgergeld, was aber auch nach 4 Wochen beendet werden muss. Einfach so, also nach 4 Wochen ist dann Schluss und fragt man sich, wo ist denn hier die Kooperation, wenn es feststeht, dass in 4 Wochen dann ein Schlichtungsverfahren abgeschlossen ist, egal wie es endet. Also diese autoritären Aspekte bleiben einfach weiterhin drin. Wir beobachten jetzt auch in der Beratung öfters eine Praxis seitens der Jobcenter, die Leistungen vorläufig einzustellen. Mit der Begründung, es sei ja nur eine vorläufige Entscheidung. Die Leistungen können ja immer dann später noch nachgezahlt werden. Wo ich dann auch immer gerne sage, ja, aber die Menschen sind halt dann nicht vorläufig obdachlos. Weil wenn die Miete nicht gezahlt wird und die Wohnung ist weg, dann hat Mensch erstmal ein Problem. Das geht dann so ein bisschen dann einher mit dem anderen Problem, was ich sehe, Markus wahrscheinlich auch, also ich spreche jetzt einfach mal für beide, Kriminalisierung von Leistungsbeziehenden. Könnte man wahrscheinlich ganz lange sich drüber unterhalten. Unter anderem das leidige Problem, was wir schon länger haben mit der Staatsangehörigkeit, dass aufgrund der Staatsangehörigkeit eben Leistungsbeziehende grundsätzlich diskriminiert werden und Leistungsbetrug unterstellt wird. Dazu hat die Bundesagentur für Arbeit auch eine Arbeitshilfe ausgestellt oder erstellt, jedenfalls also intern veröffentlicht, zum Thema Leistungsmissbrauch von EU-Bürgerinnen, wo eben die EU-Bürgerinnen ganz klar mit dem Leistungsmissbrauch in Verbindung gesetzt werden und somit diskriminiert werden. Es gibt ständig auch Probleme mit Ordnungswidrigkeiten, wo dann Leistungsbeziehende erstmal sich damit konfrontiert sehen, dass sie vermeintlich eine Ordnungswidrigkeit an den Hacken gebunden kriegen, sage ich jetzt mal platt. Also es gibt ganz, ganz viele kleine Sachen, die eben zur Kriminalisierung von Leistungsbeziehenden führen. Und das ist aus unserer Sicht, war ein Problem, ist ein Problem, bleibt ein Problem. Das weiß nicht, ob du da jetzt noch was hinzufügen möchtest oder ob noch Kommentare machen wir nachher oder ja. Gut. Wenn ihr mit dem Block soweit durch seid, dann war dann ja die nächste Frage, also wie schätzt ihr die Veränderungen beim Bürgergeld ein und was hat sich verbessert und wenn was sich verbessert hat, was meint ihr hat sich verbessert? Fange ich mal an. Also die zum 1. Januar jetzt in Kraft getretenen Veränderungen für bereits bisher Leistungsbeziehende sind sehr überschaubar. Weder die Erhöhung der Regelsätze noch die der Einkommensfreibeträge sind geeignet, die Inflation auszugleichen. Das muss mal deutlich gesagt werden. Auch, dass es angeblich jetzt ja höhere Einkommensfreibeträge gibt, also die Einkommenseinrechnung sich verbessert habe. Ihr wisst, die FDP hat durchgesetzt, dass oberhalb der Minijobgrenze jetzt nicht mehr 20%, sondern 30% Freibetrag sind. Ich habe es nachgerechnet, wenn du 1.200 Euro verdienst, hast du durch diese Änderung die Inflation seit der letzten Änderung nicht ausgeglichen. Wenn du ein Kind im Haushalt hast, also bis 1.500 Euro einen Freibetrag erhalten hast, hast du sogar einen Verlust. Also gerade für die mit Kindern ist die Anhebung dieser Freibeträge nicht mal inflationsausgleichend. Und was die Anhebung der Regelleistung angeht, glaube ich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ne? Also angesichts der 3 Euro, die im Jahr davor drin waren, wo es auch schon losging mit der Inflation. Also da möchte ich einfach nichts mehr zu sagen. Es macht keinen Sinn. Die zum 1. Januar in Kraft getretenen Veränderungen für Neuantragstellende betreffen vor allen Dingen den erleichterten Zugang für bisher aufgrund des Vermögens ausgeschlossener Bevölkerungsgruppen, also die Lower Middle Class auf gut Deutsch. Eine wirkliche Verbesserung in diesem Zusammenhang stellen die Vermögensfreibeträge zur Alterssicherung von Selbstständigen dar. Damit wird das Problem der Alterssicherung von Selbstständigen zwar nicht gelöst, ich erinnere daran, es war Heiner Geißler als Sozialminister der ersten Legislatur Helmut Kohls, der damals über die neue soziale Frage schwadroniert hat und darin insbesondere die unzureichende Alterssicherung von Selbstständigen benannt hat. Also das Problem wird jedenfalls nicht gelöst. Der bisher bestehende Zwang, dass die aber selbst dieses Vermögen noch auflösen mussten, bevor sie überhaupt in das System reinkamen, der ist wenigstens entfallen. Das hat den Vorteil, dass man für den Staat, dass die Leute eventuell irgendwann auch wieder aus dem System rauskommen. Vorher ist das so, die sind einmal aufgrund der Auflösung des Vermögens reingekommen und die sind ihr Leben nicht mehr rausgekommen. Sprich, der Staat hat bis zum Grab bezahlt. Das war also nicht unbedingt schlau. Ich meine, gut, ob das jetzt schlauer ist, sei auch nochmal dahingestellt. Ein ganz zentraler Punkt an diesen ganzen Veränderungen in diesem Bürgergeld ist, es ist die Fortsetzung dessen, was, vielleicht erinnert ihr euch noch, 2017, also August 16, zum 1. August 16 trat die erste Hälfte in Kraft, die zweite zum 1. Januar 17. Das war das sogenannte Rechtsvereinfachungsgesetz. Das sollte ja nur dazu dienen, das Verwaltungsverfahren zu vereinfachen. Was anderes hat es ja nicht gemacht. In Wirklichkeit kam der Moloch raus, Paragraph 41a, die Anrechnung von Einkommen der Selbstständigen, die inzwischen dreimal geändert worden ist und den sie aber nicht wieder rausgekegelt haben. Also sprich, dieses Dauerproblem einer Verwaltung, die nicht in der Lage ist, mit schwankenden Einkommen umzugehen, das ist geblieben. Aber eigentlich, also der Großteil der Änderungen, die jetzt in Kraft getreten sind, dienen dazu, das Verwaltungsverfahren zu vereinfachen. Was jetzt den Teil angeht, der zum 1. Juli in Kraft treten wird, was der größere Teil ist, das können wir nun mal nicht beurteilen. Ich sage immer, die Kristallkugel rollt bei uns im Bus hin und her und die will immer nicht, dass wir da reingucken. Aber gerade das, was Julia schon angesprochen hat, diese Problematik mit der Eingliederungsvereinbarung und diesem Kooperationsplan, das ist unsererseits überhaupt nicht einschätzbar, wie sich das auswirken wird. Das ist ja eins der Kernelemente, hat uns die SPD ja erzählt, künftig Verhandlungen auf Augenhöhe. In der juristischen Fachliteratur heißt das subordinationsrechtlicher öffentlich-rechtlicher Vertrag. Subordination heißt Unterordnung. Ja? Falls das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Ja? Da gab es ja juristischen Streit drum, welche Art von öffentlich-rechtlichem Vertrag das nun sei. Das noch ein Austauschvertrag sei, ein hinkender Austauschvertrag und sonst was. Lasse ich euch mit in Ruhe. Macht nicht so viel Spaß. Aber jedenfalls, wir haben keinen Plan, wie sich das entwickeln wird. Und das betrifft auch den zweiten großen Brocken, der an den Änderungen, der zum 1. Juli kommt. Das ist die Veränderung bezüglich der beruflichen Weiterbildung. Wir haben keinen Plan, wie das geht oder wie das gehen soll. Bis jetzt wissen wir, dass einige Sachen halt in den grundlegenden Sachen sich geändert haben, durchaus auch zum Positiven. Also sprich, der vorherige unbedingte Vorrang der Vermittlung in Arbeit ist aufgeweicht worden. Das war ja immer das, was hier der Sklavenhalterbranche letztlich die Sklaven zugeführt hat. Ne? Dann gehst du dahin, kriegst du deinen Vermittlungsvorschlag, die schmeißen dich raus, ist egal. Da hast du wenigstens keine Sanktionen drauf gekriegt, wenn sie dich rausgeschmissen haben. Aber das ist eins der großen Heilsversprechen von Hartz gewesen. Ja, Arbeitnehmerüberlassung, das ist mit dem Klebeeffekt, vielleicht erinnern sich einige von euch noch, so viel Uhu kannst du gar nicht herstellen, geklebt hat es nirgendwo, gibt es also inzwischen wissenschaftliche Untersuchungen vom IAB, die sind auch schon seit 10 Jahren, die machen alle 5 Jahre eine neue, also das, was die sich damals erträumt haben, ist ja nie eingetreten, es ging immer nur darum, billige Arbeitskräfte sich heranzuschaffen. Also da wissen wir einfach nicht, was sich da ändern wird, auch mit der Weiterbildung, weil das hängt da dran, dass eben auch dieser unbedingte Vorrang der Vermittlung, der hat immer Weiterbildung blockiert. Und wir wissen nicht, inwieweit es jetzt wirklich besser wird mit Weiterbildung, ob die Kriterien, die Bundesagentur für Arbeit dafür anlegen wird, so rigide bleiben, wie sie im Moment sind. Auch was die Finanzierung angeht, dabei bleiben, es muss immer das billigste Moment sein, also die billigste Weiterbildung sein, was natürlich immer heißt, die, wo du hinterher einen IHK-Stempel drauf hast, die kriegst du nicht, du kriegst nur die mit irgendeinem Träger und mit dem Papier kannst du dir hinterher das Klo tapezieren auf gut Deutsch. Also da fehlt ja einfach was, das ist ja, das ist auch ein Grund, weshalb dieses dieses ganze Konzept beruflicher Weiterbildung müsste man grundsätzlich überarbeitet werden. Aber das wisst ihr auch, das ist seit 10 Jahren ein Problem. Eigentlich wissen es alle, die in der Branche auch unterwegs sind. So, was dann noch ist, das hatte ich schon mit angefangen, da komme ich, darf ich euch nachher nochmal drauf. Das ist die Fixierung der Verwaltung auf die eigenen Verwaltungsvorschriften. Es wird weiterhin Jobcenter geben, die die Verwaltungsvorschriften bis aufs Komma genau umsetzen. Und es wird welche geben, die es letztlich nicht interessiert, was da drin steht. Und ich sage euch gleich, die es nicht interessiert, sind die gefährlicheren. Ja, weil die weichen stets zu Ungunsten der Betroffenen davon ab. Und das wissen wir nicht, wie sich das, also ob sich da was entwickeln wird. So, das ist das, was ich euch dazu sagen kann, was ich an Veränderungen bis jetzt sehe und wo ich halt weiß, wo sich was verbessert hat und vor allen Dingen, was ich nicht weiß. Genau, die Frage, die jetzt bei Markus auch schon implizit quasi in dem beinhaltet war, wenn man über Veränderungen spricht, dann ist ja immer die Frage, also die spannende Frage, Verbesserung oder Veränderung für wen? Also hat sich was verbessert? Ja oder auch nein? Die Frage ist eben immer für wen? Also es gibt auf jeden Fall jetzt als Beispiel einige Vereinfachungen für die Verwaltung. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Erbschaft nicht mehr als Vermögen berücksichtigt wird oder nicht mehr angerechnet wird, ist natürlich für die Verwaltung einfacher, bringt auch Vorteile für Leistungsbeziehende, keine Frage, aber ist dennoch wahrscheinlich erstmal deswegen gemacht worden, weil die Verwaltung nicht so viel Aufwand haben wollte oder an den Tag legen wollte. Und es gibt natürlich auch großzügige Voraussetzungen für Neuantragstellerinnen ab dem 1. Januar. Aber es gibt zum Beispiel weiterhin keine Verbesserung für Bedarfsgemeinschaften, die in Haushalten wohnen, die eine gedeckelte Miete haben. Weil diese Bedarfsgemeinschaften haben weder von der Corona-Sonderregelung profitiert, die im April 2020 von der Agentur für Arbeit erstellt wurde. Und die profitieren auch jetzt nicht von der Verbesserung des Bürgergelds. Die Übernahme der tatsächlichen Kosten ist für alle Bedarfsgemeinschaften, aber nicht für die, die schon eine gedeckelte Miete haben. Also man muss es differenziert betrachten. So, es ist natürlich eine Veränderung des Gesetzes. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig zu betonen, eine Gesetzesänderung ist nicht unbedingt gleich eine Gesetzesumsetzung. Ich gehe mal davon aus, dass die Behörden, wie alle Behörden, sich auch schwer tun werden, jetzt die neuen Regelungen punktuell korrekt umzusetzen, weil es gibt ja auch einen Lerneffekt. Also das hatten wir ja auch während der Pandemie schon, dass die Vermögensprüfung trotzdem immer stattgefunden hat, oder was nicht immer, aber sehr oft. Was wir dann auch betont haben, also ja, angesprochen haben, und dann hieß es, ja, unser Personal ist jetzt immer so, also die Mitarbeitenden von der Jobcenter sind ja jahrelang darauf getrimmt worden, dass die Vermögensprüfung so wichtig sei, das jetzt von heute auf morgen zu ändern, ist natürlich schwierig. So, ja, gut, wir mussten es auch lernen von heute auf morgen in der Beratung, also verstehe ich nicht ganz, warum es halt manche lernen und umsetzen und andere das Privileg haben, es erst ganz langsam noch zu lernen und umzusetzen, aber das ist halt mein Problem. Vor allem die Interpretation oder die Sichtweise des Gesetzesgebers und die Auffassung der Bundesagentur für Arbeit sind ja nicht immer stimmig. Also die Bundesagentur für Arbeit hat durchaus ihre Interessen, ist auch durchaus ein mächtiger Akteur und setzt da so einige Interessen auch durch. Beispielsweise jetzt die 6 Monate Übergangszeit im Bürgergeldgesetz, für die eben die ersten Änderungen jetzt am 1. Januar in Kraft getreten sind, aber die andere und viele wichtige Änderungen erst im Juli in Kraft treten werden. Das ist bei den Jobcentern so, das ist bei der Agentur für Arbeit so, aber zum Beispiel nicht bei den Sozialämtern. Und das SGB XII wurde ja auch geändert im Rahmen dieses Gesetzes und die Sozialämter haben aber diese Übergangszeit nicht. Das heißt, da hat sich alles geändert und alles ab Januar. Also das ist die Frage eben, also das muss alles sehr differenziert betrachtet werden, finde ich. Und genau, vieles hängt eben damit zusammen, wie auch die Menschen denken oder wie die Menschen ihre, die eigene Arbeit begreifen, die beim Jobcenter oder bei der Agentur für Arbeit arbeiten. Ob die sich jetzt selbst als Armutsverwalter betrachten oder Verwalterinnen oder als Menschen, die eben in einem Amt arbeiten oder in einer Behörde, die es mit Sozialleistung zu tun hat und deswegen auch einen menschenfreundlicheren Umgang an den Tag legen sollte. Könnte jedenfalls. Also das finde ich sind so Sachen, die vielleicht dann auch später im Austausch, finde ich immer interessant, ist auf jeden Fall das so mitzudenken. Ich gebe das Wort gerne weiter an Thilo. Ja, dann hatten wir ja noch diese Frage, also was muss eurer Meinung nach noch dringend beim Bürgergeld verändert werden, damit es zu Verbesserungen oder wer kommt? Also wir haben Zeit, die Liste kann ruhig lang sein. Nee, die Liste wird relativ kurz werden, weil es ist eigentlich ziemlich traurig. So. Also ich lasse mal erstmal das weg, den ganzen Aspekt der Regelsätze. Da kümmern sich andere Leute drum, die haben dazu genug gesagt und seit Jahren und sind da wesentlich besser auf dem Gebiet aufgestellt als ich. Ich hatte schon angesprochen, wesentlich wäre eine Änderung der Kultur in den Behörden. Und das ist zunächst schon mal die Sprache. Es kann nicht angehen, dass eine Anhörung zu einer angeblichen Überzahlung, die aber die Behörde selber verbockt hat, dass die in einem Tonfall formuliert ist, der eigentlich einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, also einem Strafverfahren entspricht. Der Vorwurftonfall gehört in Ordnungswidrigkeiten und in Strafverfahren, aber hat in einem anderen Verfahren nichts zu tun. Dahinter steckt natürlich das Grundverständnis der Behörde den Leistungsbeziehenden gegenüber. Diese müssen als materiell hilfebedürftig begriffen werden und nicht als potenzielle Leistungserschleichende begriffen werden. Das ist aber der Punkt, es muss geprüft werden, weil es besteht ja die Gefahr der Leistungserschleichung. Extrembeispiel, was Julia gesagt hatte, diese Arbeitshilfe oder angebliche Arbeitshilfe zur Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs von EU-Bürgern. Wir haben ein Jobcenter in Berlin, das redet in dem Falle auch gerne von bandenmäßig, ja, und von organisierter Kriminalität. Die muss natürlich, ich darf darauf hinweisen, dass Jobcenter keine Strafverfolgungsbehörden sind. Auch keine Ausländerbehörden. Auch keine Ausländerbehörden, ja. Und das betrifft zum anderen diese Problematik mit der mit dem Grundverständnis, auch den Korpsgeist innerhalb der Behörde, der dort Beschäftigten gegenüber. Kleine Anmerkung dazu, spätestens ab der zweiten Leitungsebene, das ist die Bereichsleitungsebene, haben wir einen sehr hohen Anteil von Leuten, die eigentlich mal was ganz anderes gemacht haben, nämlich von Ex-Offizieren der Bundeswehr. Das führt natürlich auch dazu, dass die bestimmte Verhaltensweisen mitbringen, die sie im Lauf ihrer der letzten 10 oder 15 Jahre ihrer Beschäftigung sich antrainiert haben. Und sowas strahlt dann natürlich von der Leitungsebene auch auf andere Ebenen aus. Es kann tatsächlich sein, dass ein Kollege mal einen Fehler gemacht hat und dass deshalb eine zu geringe Leistung gezahlt worden ist. Sowas kann vorkommen, wirklich. Es soll sogar häufiger vorkommen, als es die Behörde sich vorstellen kann. Wir erleben es ja aber sehr häufig, dass wenn jemand hingeht und sagt, hallo, hier haben Sie mir aber wohl was falsch berechnet, da wird nicht mal drauf geguckt, da wird gesagt, nein, das hat schon alles seine Richtigkeit. Ja, also sprich, findet auch keine Prüfung mehr statt, was ja für die Behörde günstiger wäre. Wenn ich einen Widerspruch schreibe, ist das für die Behörde teurer, als wenn sie das gleich selber reguliert. Weil der den Widerspruch liest, wird besser bezahlt, als derjenige, der es korrigieren könnte. Also ich will damit sagen, dass wäre eigentlich das Allerwichtigste, dass man mal wieder dazu kommt, zu einem normalen Umgang miteinander. Also wenn man so ein bisschen durch die Stadt geht, erkennt man ja, wie bestimmte Behörden mit anderen Menschen umgehen. Beim Bürgeramt ist der Ton ein ganz anderer als beim Jobcenter. Und der beim Jobcenter ist teilweise ungefähr so ruppig wie der, wenn man ins Sozialgericht, in die Bibliothek will, wo es eben Schließer von der Justiz sind, die da die Einlasskontrolle machen. Während es in anderen Häusern eben oder früher dort auch mal die Polizei gemacht hat, da war der Tonfall wesentlich angenehmer. So was dringend noch beim Bürgergeld verändert werden müsste, ist eigentlich eher die ganze Latte dessen, was nicht verändert worden ist. Ja, das so viel dazu. Also wir haben weite Teile, insbesondere der Paragraph 7 Anspruchsvoraussetzungen, daran ist ein bisschen rumgedoktert worden, jetzt mal wieder mit den Studenten. Ich glaube, das ist der achte oder neunte Versuch, seitdem ich dabei bin, wer da nun gerade jeweils ausgeschlossen ist und wer wohl wieder die Rückausnahme vom Ausschluss ist. Aber wir haben das ganze Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft ist das gleiche wie vorher. Die Zumutbarkeit im 8 ist auch das gleiche wie vorher. Der Leistungsausschluss von EU-Bürgern ist genau der gleiche wie vorher. Also sprich, weite Teile des Systems, die einfach nur ausgrenzend sind. Und nochmal, eigentlich heißt das Ding Grundsicherung, also als letztes soziales Netz innerhalb dieser ganzen Vorstellungen von Sozialstaatsprinzip Deutschlands. Also da grenzen wir noch Leute aus und machen es teilweise auch noch verfahrensrechtlich extrem schwierig, für die Leute dann da wieder ranzukommen und finden dann dafür noch juristische Begründungen, die der normale Mensch schlichtweg nur als zynisch begreifen kann. Also das ist ich will damit sagen, dass das Kernproblem, was da nach wie vor ungelöst bleibt und was überhaupt nicht verändert wird, ist der Denkansatz gegenüber den, wozu ist diese Grundsicherung eigentlich da oder dieses Bürgergeld? Was ist eigentlich die Funktion davon? Ich meine, wir wissen, damals bei Schröder war die Funktion davon, die Lohnnebenkosten in Deutschland zu senken, auf Teufel komm raus, den Leuten Angst zu machen, Also Arbeitslosengeld 2 war halt der große Angstmacher. Du musst, wenn du arbeitslos bist, möglichst schnell jeden Job zu jeden Konditionen annehmen, sonst landest du gleich in der Sozialhilfe. Das war ja sehr stark gekoppelt mit der Verkürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld. Klammer auf 1, Klammer zu, im Hartz 3 drin. Aber was geändert werden, wirklich geändert werden muss, ist der Grundansatz, wie geht der Staat um mit Bürgern, die finanziell nicht so gut gestellt sind, dass sie eben drumherum kommen, bei ihm anzutreten und zu sagen, ich brauche aber noch Hilfe von dir. So. Machst du? Ja, da könnte ich hinzufügen, auch da ist es vielleicht sinnvoll, den Blick etwas zu erweitern und nochmal die Frage auch stellen, was könnte denn auch in anderen Bereichen verändert werden? Also zum Beispiel die Dauer des Bezugs von Arbeitslosengeld. Jetzt kann man das ja nicht mehr Arbeitslosengeld 1 nennen, das ist ja jetzt das einzige Arbeitslosengeld. Könnte ja auch verlängert werden, sodass Menschen, die arbeitslos, also Menschen, die ein privilegiertes Arbeitsverhältnis hatten, sozialversicherungspflichtig und so weiter, nicht erst nach einem Jahr, also nicht gleich nach einem Jahr eventuell Bürgergeld beantragen müssen, sondern eben länger Arbeitslosengeld beziehen könnten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Lohnerhöhung ist, glaube ich, auch also sowieso in manchen Branchen immer ein Thema. Und gute Arbeitsverhältnisse, also Bekämpfung von Strukturen, die Menschen kriminalisieren, illegalisierte Arbeit anbieten, wo die Menschen dann auch nicht mehr rauskommen, weil Arbeitgeber dann auch die Wohnung zur Verfügung stellt und wenn dann das eine weg ist, ist das andere auch weg und die Menschen haben dann keine, ja, wie soll ich sagen, sind da nicht ermächtigt, von sich aus dann auch Arbeitgeber bzw. Wohnungsgeber dann anzuzeigen oder eben aus diesen Strukturen eigenständig irgendwie rauszukommen. Und dann genau das, was Markus auch schon meinte, ich denke, verändert werden müsste oder sollte dringend auch das Selbstverständnis von Menschen, die bei Jobcenter, Agentur für Arbeit arbeiten. Bestimmt nicht alle, jeder Mensch ist anders, aber viele haben eben dieses Selbstverständnis der eigenen Arbeit als Verwaltungsarbeit. Und da sind wir wieder bei diesem Armutsverwaltungskonzept, statt eben, dass sie mit Menschen arbeiten, die in einer Notlage sind oder eben in einer Hilfebedürftigkeitssituation sich befinden. So. Ja. Genau, das sind, glaube ich, auf dem Punkt, also stichpunktmäßig jetzt alle. Ich gebe zurück. Dann hatten wir, gibt es einen größeren Bedarf nach Beratung oder ist die Zahl jetzt mit der Einführung von dem Bürgergeld erstmal gleich geblieben? Und könnt ihr schon was dazu sagen, ob sich die durch das Bürgergeld die Probleme, die die Leute haben und zu euch in die Beratung kommen, verändert haben oder ob das mehr oder weniger alles dieselben geblieben sind? Der erste Satz muss von dir kommen. Ich lege es mal gleich noch. Also zu den Zahlen können wir nicht sagen. Zahlen spielen bei uns in der Beratung tatsächlich keine Rolle. Den Zahlenfetisch überlassen wir gerne der Behörde. Vermutlich wird sich jetzt beim Bürgergeld wahrscheinlich gut, Menschen werden halt Fragen haben, ob sich da was ändert und was sich für mich oder ändert im Leistungsbezug. Wir vermuten eigentlich, dass der Beratungsbedarf beim Wohngeld sich vergrößern wird, weil eben durch die Änderung des Wohngeldgesetzes der Kreis der möglichen Empfängerinnen auch erweitert wurde. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt mehr Fragen kommen, also zum Beispiel, bin ich berechtigt, wo ist da jetzt die Einkommensgrenze, wie wird das berechnet und so weiter. Zum Bürgergeld, was die häufigsten Probleme dabei jetzt sind, können wir leider auch noch nicht sagen. Dafür ist das jetzt noch zu frisch in der Umsetzung. Da haben wir jetzt keine große Erfahrung zu Problemen, die wiederholt vorkommen, also so strukturelle Problematiken oder Fragestellungen. Und ein großer Teil der Gesetzesänderung wird auch erst im Juli in Kraft treten. Also zum Beispiel dieses Schlichtungsverfahren bei der neuen Eingliederungsvereinbarung, also Kooperationsplan. Das heißt, auch da werden wir vermutlich erst im Herbst Praxiserfahrungen gesammelt haben, um da sagen zu können, was tatsächlich strukturell für die Leute noch weiterhin ein Problem ist oder noch zusätzlich als Problem begriffen wird oder wahrgenommen wird. Ja. Also um das mal zu klären, wir sind im Winter ja überwiegend in Einrichtungen und nicht direkt vor den Jobcentern. Deshalb haben wir im Winter etwas andere Beratungsnachfrage als im Sommer, etwas weniger Arbeitslosengeld 2 und mehr Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung und Wohngeld. Und wir haben vor allen Dingen andere Arten von Problemen. Im Winter haben wir wesentlich häufiger die Fragen nach überhaupt dem Leistungszugang. Komme ich überhaupt in dieses System rein und wenn ja, wie und wer ist für mich zuständig? Also wir hatten jetzt im Sommer einmal das Zuständigkeitsproblem. Es hat 4 Monate gedauert, bis endlich klar war, welches Jobcenter dann nun endlich mal das Geld bezahlt. Wohlgemerkt, 4 Monate hat die Person kein Geld gesehen. Und das haben wir im Winter häufiger, weil wir im Winter das häufiger haben, dass sich die Behörden die Zuständigkeit insbesondere von Wohnungslosen hin und her schieben. Also das sind und daran ändert, hat sich das Bürgergeld gar nichts geändert. Und es wird auch nichts daran ändern. Weil das sind alles Sachen, die eben nicht geändert werden wurden, die aber dringend geändert werden müssten. Also deshalb ist wirklich die Liste ist eher die, was ist nicht geändert worden. Zu den Wohngeldämtern wollte ich noch was sagen. Also das wird überhaupt nicht lustig werden, denn die sind komplett überfordert. Denn der Kreis der wohngeldberechtigten Haushalte, das waren bisher ungefähr 600.000, 650.000. Das ist die Größenordnung, die bisher Wohngeld bezogen haben. Dieser Kreis geht jetzt erstmal um etwas über 1 Million hoch durch die Ausweitung der Einkommensgrenzen. Ich kann euch da gleich noch was dazu sagen, warum das gemacht wird und wieso, wenn es euch interessiert. Also das sind diese 1 Million Haushalte oder etwas über 1 Million, das sind die, die bisher gar keine sonstigen Sozialtransfers bezogen haben. Also nicht, dass welche vom Sozialamt oder vom Jobcenter ins Wohngeld wechseln, sondern das sind die, die neu dazukommen als Leistungsberechtigte. Und dann kommen ab dem Juli 2023 nochmal eine Größenordnung von 350.000 Haushalte aus dem jetzigen Bürgergeld ins Wohngeld rüber. Das Personal für die Wohngeldämter wird aber erst ein Jahr später zur Verfügung stehen. 2024, im Sommer 2024. Und da sind die teilweise noch nicht eingearbeitet. Und ich erlaube mir mal aufgrund meiner Beratungserfahrung festzuhalten, dass die Beratung zum Wohngeld in den letzten Jahren nicht unbedingt einfacher geworden ist. Ganz im Gegenteil, wir haben ja vorher, also in den letzten 15 Jahren, naja 10 Jahren eher die Tendenz gehabt, mit jeder Wohngeldreform noch mehr Einkommensanteile irgendwie im Wohngeld anzurechnen. Ich glaube, das Einzige, was wirklich noch komplett anrechnungsfrei ist, ist das Kindergeld gewesen jetzt zum Schluss. Und dadurch sind ja immer mehr Leute ausgeschlossen worden. So, das ist aber dadurch komplizierter geworden, das zu machen. Die Wohngeldverwaltungsvorschrift liegt jetzt so größenordnungsmäßig bei 135 Seiten. Die war mal bei 110. Ja, also jetzt der eigentliche Textteil, nicht der Tabellenanhang. Also hatte ich euch erzählt, dass das erst 2024 in den Berliner Zeitungen, das war sehr witzig, haben jetzt mehrere Stadträte erzählt, dass die gegenwärtige Bearbeitungsdauer in der Größenordnung von 9 Wochen liegen würde und dass die dann auf 13 Wochen hochgehen würde. Also wir hatten nicht 9 Wochen, sondern 7 Monate, ne? So als Richtwert bei uns am Bus in letzter Zeit wieder. 6 Monate ist die Frist, ab der spätestens eine Untätigkeitsklage möglich ist, da es dann nach der Verwaltungsgerichtsordnung geht, wie ich jetzt wieder mal neu belehrt worden bin, könnte man es auch nach 3 Monaten probieren, aber die Verwaltungsgerichte werden die Klage nicht annehmen, es lohnt sich also nicht. Also sprich, dass dieses Problem mit den Wohngeldämtern, das ist absehbar. Was ansonsten die Zahlen an Beratungen angeht, jetzt wirklich gut, wir müssen auch eine Statistik führen, aber das ist in etwa das Gleiche wie vorher. Aber das liegt eben im Wesentlichen auch daran, dass es die ähnlichen Probleme sind. Also wir haben ich kann nicht sagen, dass jetzt wir mehr Probleme mit der Einkommensanrechnung haben, weil sie falsch gerechnet haben. Erstens sind das, was jetzt bei uns an Bescheiden ankommt, meistens welche, die sowieso noch nach dem alten Recht gehen, also nicht nach der jetzigen Rechtslage sind. Und die grundsätzlichen Fehler, wo wir es dann haben, hier bei einem Einkommen, dann bei Selbstständigen, wo es ja diese Prognosesache gibt, das sind die gleichen Fehler, die vorher auch drin waren. Und der 41a ist einfach in dem Punkt strukturell nicht geändert worden. Und deshalb sind die Zahlen bis jetzt auch relativ konstant. Ich kann mir vorstellen, dass das dann bei uns zunehmen wird, wenn ab dem Sommer, also ab Juli 23, diese Aufforderungen rausgehen werden, an die Leute vorrangige Leistung Wohngeld zu beantragen. Und dann ihnen auch gleich gesagt wird, das kommt ja dann häufig gleich mit, dass sie das dann und dann nachweisen sollen, weil an ihnen ansonsten die Leistung eingestellt wird. Also ich habe jetzt einen Fall, da versuche ich von der Deutschen Rentenversicherung Bund einen Rentenbescheid zu bekommen. Der ist angeblich Mitte Dezember erlassen worden. Der liegt bis jetzt nicht vor. Ohne diesen blöden Rentenbescheid kann die Frau aber nicht zum Sozialamt gehen, aber das Jobcenter will trotzdem nicht mehr zahlen. Ja, das sind also der alltägliche Irrsinn, der bei uns eher ist. Und ich glaube eher, dass diese Probleme uns dann noch viel mehr zu schaffen machen werden, weil sollen die Leute Wohngeld beantragen? Ja, können sie ja beantragen, aber sie kriegen noch keinen Bescheid. Ja, also das Ja, ich glaube, damit würde ich das auch gerne erstmal bleiben lassen wollen, oder? Fällt dir noch was? Nee. Mhm. Gut, dann welche Konsequenzen seht ihr für mögliche Proteste und was müssten diese beinhalten? Welche Alternativen seht ihr zu dem bestehenden? Das war die mit Abstand schwierigste Frage, ja. Nicht nur, weil sie die allgemeinste ist, sondern auch noch, sie ist nicht nur die allgemeinste, sie ist auch die gemeinste. Aber das habt ihr euch schon so gedacht, ja. Gut, alles in Ordnung. Das haben wir die auch bis zum Schluss aufgehoben. Ja, also Konsequenzen für die Proteste, weiß ich nicht. Ich würde erstmal die Proteste sehen wollen und dann gucken, was die Proteste für Konsequenzen mit sich bringen. Ich weiß es nicht genau. Ich denke, ich sage jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass Proteste wichtig ist und am besten dann aus unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Ebenen und auch aus unterschiedlichen Ecken sozusagen ausgeübt wird oder also Druck oder Protest eben ausgelöst wird. Eine Alternative wüsste ich jetzt nicht. Also wie gesagt, Veränderungen in dem Gesetz könnte man, kann man aufzählen, was es da noch verändert werden sollte oder könnte oder müsste. Aber eine konkrete Alternative, weiß ich nicht, würde ich gerne in die Runde geben wollen. Ich bin auch immer, ich bin eigentlich so ein Mensch, der hat mehr Ideen im Austausch als jetzt von sich aus im Alleingang. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es ansatzweise Organisation oder Proteste schon ja, in Gange sind oder auch nicht. Oder ja. Beinhalten, naja, Forderungen, politische Forderungen, gesellschaftliche Forderungen, Veränderungen, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Hast du ein paar Stichworte, wo wir uns, vielleicht können wir uns ja austauschen dazu. Also, ich kippe jetzt mal den Haufen von dem Wasser in das bisschen Wein, was wir haben. In der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, ist das Thema erstmal durch. Da wird man eher zu hören kriegen, also jetzt so von der Mehrheitsbevölkerung, da ist doch jetzt aber mal ganz schön was für diese vielen Leute verbessert worden. Ja, das ist, machen wir uns nichts vor, das ist öffentliche Wahrnehmung. Ne? Und klassische Protestformen, jetzt mal abgesehen von der Mobilisierungsmöglichkeiten oder den Aussichten, werden wahrscheinlich deshalb auch relativ wenig bringen. Ich komme nochmal zu dem Thema zurück, was eigentlich gerade nicht mein Spezialgebiet ist, nämlich Höhe der Regelleistung. Also der Ermittlungsweg, was ist ja der Knackpunkt ist ja der Ermittlungsweg, ne? Es ist ja dieses komische Regelsatz Ermittlungsgesetz. Der wird sich nur auf parlamentarischer Ebene ändern lassen. Und dazu reicht es uns auch, wird es nicht helfen, wenn der Paritäter jedes Jahr eine neue Berechnung vorlegt. Die kann noch so gut sein und die sind mathematisch sauber. Aber es braucht dazu wissenschaftliche Expertise und zwar vorzugsweise von einer Institution oder Organisation, der im parlamentarischen Raum nicht widersprochen wird und der ja auch die Bundesagentur für Arbeit nicht widersprechen kann, also sprich vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Dem Think Tank der BA selber. Die Argumente von denen lassen sich nicht vom Tisch wischen. Erstens, weil sie international hoch renommiert sind. Und zweitens, weil damit würde die BA, sich, also die Bundesagentur für Arbeit, sich selber beschädigen. Eine Frage wird sein, ob das IAB das mitmachen wird. Also ob die dazu bereit sind. Die sind, was die Regelleistungen angeht, bisher sehr zurückhaltend gewesen mit Studien. Die sind wesentlich stärker unterwegs, heißt ja auch Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, also eher im Bereich der arbeitsmarktpolitischen Forschung. Es kann auch durchaus sein, dass das IAB da intern zurückgepfiffen wird, obwohl die eine relativ große Unabhängigkeit haben. Wir hatten so ein Lehrbeispiel beim Bundessozialgericht. Ich nehme an, das ist den meisten von euch nicht so geläufig. Wir hatten früher einen Senat, der für das Arbeitslosengeld II zuständig war. Es waren dann zwei Senate, der vierte und der 14. Und der 14. war sozusagen der etwas bösere. Da saß ein gewisser Professor Dr. Spellbrink drin. Der hat die Agentur für Arbeit schon geärgert, da gab es noch eine Arbeitslosenhilfe. Da hat er nämlich seinerzeit schon verhindert, dass Arbeitslosenhilfebeziehende zwangsverrentet werden konnten. Der hat auch diesen Terminus Zwangsverrentung überhaupt erfunden. Und der hatte dann plötzlich noch eine Richterin mit im Senat drin, Frau Knickrehm. Und die beiden haben dann, die waren beide nicht vorsitzende Richter, eben hatten damit aber die Mehrheit. Insgesamt, ne, kommen noch der Arbeitnehmervertreter dazu, war es eine Stimmenmehrheit von 3-2 und haben damit der Regierung immer wieder die ärgerlichen Urteile eingefahren. So, also, und jetzt kommt das klassische Ding, also muss dieser Senat weg, wie macht man das? Du kannst nicht einfach die Zuständigkeiten ändern, aber man kann die Personen da loswerden. Man hat erst für Professor Spellbrink und dann für Frau Dr. Knickrehm wunderbare Stellen gefunden in anderen Senaten, und zwar jeweils dort als vorsitzende Richter. Man hat sie also nach oben befördert und hat damit diesen 14. Senat neu besetzen können. Und seitdem ist alles brav und artig und es funktioniert so wie vorher auch. Da ich von Hause aus Politikwissenschaftler bin, möchte ich in diesem Zusammenhang daran erinnern, an einen Italiener namens Gramsci, und einen Griechen namens Poulantzas, die sich sehr ausgiebig damit beschäftigt haben, wie Politik so funktioniert, indem bestimmte Sachen eben, bestimmte Weichen so und so gestellt werden. Also ich will damit sagen, wenn man das, was eine Möglichkeit wäre, um an dieses Thema Regelleistung nochmal ranzukommen, dann ist das auf Dauer zu versuchen, das wissenschaftliche Studien hinzukriegen, die sich damit beschäftigen, die von renommierten Forschungsinstituten kommen. Das wird der Weg sein, um es, nur dann kriegt man es hin, sonst wird es nicht gehen. Eine Sache wollte ich noch dazu gesagt haben, wir haben im Moment auch Veränderungen, die sehr häufig, glaube ich, nicht wahrgenommen werden. Zum Beispiel im Bereich der Arbeitsmarktförderung bewegt sich in dieser Stadt gerade was. Und zwar bestimmte Möglichkeiten, die Jobcenter bisher kaum genutzt haben, weil es da hinhaltenden Widerstand gab, insbesondere von Seiten der Berliner Wirtschaft. Die ändern sich jetzt, weil die Berliner Wirtschaft bestimmte Positionen aufgibt. Die sind inzwischen durchaus gewillt, dass die Jobcenter Geld für bestimmte Maßnahmen in die Hand nehmen, die Leuten helfen könnten, insbesondere eine Ausbildung zu absolvieren. Da wirkt sich dieser so laut beschriebene Fachkräftemangel dann eben mal dahingehend aus, dass plötzlich das bisherige in Stein gemeißelte ideologische Positionen nicht mehr so hart vertreten werden. Aber das sind alles winzige Kleinigkeiten. Das ist nichts, wo ich im Moment sehe, dass es geeignet wäre, wirklich einen großen Wurf hinzukriegen, was das Gesamtsystem angeht. Also insbesondere sehe ich halt nicht, wie wir irgendwie dazu kommen, dass die Regelungen, die da getroffen werden, von allen überhaupt wenigstens als gerecht akzeptiert werden können. Ja, und ich habe die Kristallkugel wie immer nicht, um jetzt zu sehen, was ich für mögliche Varianten sehe. Kommt gleich in der Diskussion, ja, was ist denn dann mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Haben wir auch wieder das Akzeptanzproblem in der Gesamtbevölkerung, die halt auch, wenn sie überhaupt nicht mehr christlich überwiegend motiviert ist, aber trotzdem festhält an dem alten Grundsatz, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also womit wir wieder bei der Arbeitszentrierung werden. Und jetzt habe ich mich einmal richtig schön im Kreis gedreht. Ja, soweit dieser bearbeitete Mitschnitt der Veranstaltung über die Beratungspraxis von Hartz IV und Bürgergeld. Eine Reihe vom Teilhabe e.V. Wer das nochmal hören will oder auch andere Sendungen von Radioaktiv Berlin, zum Beispiel auch aus dieser Veranstaltungsreihe,